Nosferatu, der doppelte Vampir. Hörspiel von Klaus Bulert, nach Friedrich Wilhelm Murnaus Nosferatu und Bram Stokers Dracula. Dieses Wort dich nicht an, wie der mitternächtliche Ruf eines toten Vogels. Hüte dich, es zu sagen, sonst verblassen die Bilder des Lebens zu Schatten. Spukhafte Träume steigen aus dem Herzen und nähren sich von deinem Blut. Bistritz, 3. Mai. München ab, 1. Mai, 8.35 Uhr abends. Wien am frühen Morgen des nächsten Tages. Sollte eigentlich 6.46 Uhr ankommen, der Zug hatte aber eine Stunde Verspätung. Budapest scheint eine herrliche Stadt zu sein, soweit ich es aus dem Waggon beurteilen konnte. Nach Einbruch der Nacht kamen wir nach Klausenburg. Ich wohnte im Hotel Royal. Zum Dinner oder vielmehr Supper aß ich ein Huhn, das mit rotem Paprika zubereitet war. Sehr schmackhaft, aber dursterregend. Anmerkung: Rezept für Ellen verlangen. Auf meine Frage sagte mir der Kellner, man nenne es Paprikahändel und ich würde es, da es Nationalgericht sei, überall in den Karpaten bekommen. Mein bisschen Deutsch kam mir hier sehr zustatten. Ich wüsste nicht, wie ich ohne es durchgekommen wäre. Ich musste sehr rasch frühstücken, denn mein Zug ging kurz vor 8 Uhr. Das heißt, er sollte zu dieser Zeit gehen. Aber als ich mich um 7.30 Uhr auf der Station einfand, musste ich fast eine Stunde im Wagen sitzen, bis endlich die Abfahrt erfolgte. Mir scheint es, als gingen die Züge umso unpünktlicher, je weiter man nach Osten kommt. Wie mag es da erst in China sein? Die Dämmerung war hereingebrochen, als wir in Bistritz, einer alten, interessanten Stadt, ankamen. Sie liegt hart an der Grenze. Von hier aus führt der Borgo-Pass in die Bukowina und hatte demgemäß eine sehr stürmische Vergangenheit, von der sie noch heute Spuren trägt. Graf Dracula hatte mir geraten, im Hotel Goldene Krone zu übernachten, einem Haus nach altem Spiel. Zu meiner Freude, da ich so viel als möglich von dem sehen wollte, was das Land bietet. Ich wurde offenbar erwartet, denn als ich eintrat, traf ich eine ältere, gutmütig aussehende Frau im landesüblichen Kostüm. Rasch essen. Ich muss zum Schloss des Grafen Dracula. Sie macht einen Knicks. Der Herr Engländer. Ja, sagte ich. Hutter. Jonathan Hutter. Warten Sie. Sie lächelte und gab einem ältlichen Mann in weißen Hemdärmeln, der ihr bis zur Türe gefolgt war, einen Auftrag. Man hat etwas für Sie abgegeben, Herr Engländer. Gleich darauf kam der Alte mit einem Brief in der Hand wieder zurück. Mein Freund. Willkommen in den Karpaten. Ich erwarte Sie mit Ungeduld. Schlafen Sie wohl für heute. Um 3 Uhr morgens geht die Postkutsche nach der Bukowina. Ein Platz ist für Sie reserviert. Am Borgo-Pass wird mein Wagen Sie erwarten und zu mir bringen. Ich hoffe, dass Sie eine gute Reise von Wisborg bis hierher hatten und dass Sie sich Ihres Aufenthaltes in meiner herrlichen Heimat freuen mögen. Ihr Freund Dracula. Als ich fragte, ob man den Grafen Dracula kenne und mir etwas von dessen Schloss erzählen wolle, bekreuzigten sich beide. Wissen Sie nicht, was heute für ein Tag ist? Ich antwortete, es wäre der 4. Mai. Sie schüttelte den Kopf. Der 4. Mai. Oh ja, ich weiß, ich weiß. Aber Sie wissen wirklich nicht, was für ein Tag heute ist. Nein, ich habe keine Ahnung. St. Georgs Nacht. Es ist St. Georgs Nacht. Da haben alle bösen Dinge, wenn die Uhr Mitternacht schlägt, freien Lauf in der Welt. Wissen Sie eigentlich, Herr Engländer, wohin Sie gehen? Und zu wem? Sie war so verstört, dass ich den Versuch machte, sie zu trösten. Aber vergebens. Schließlich warf sie sich auf die Knie und flehte mich an, nicht zu gehen. Wenigstens meine Abfahrt um einen oder zwei Tage zu verschieben. Es war zu lächerlich, das alles. Aber dennoch fühlte ich mich ein wenig unbehaglich. Ich schreibe diesen Teil meines Tagebuches im Abendlicht, während ich auf die Postkutsche warte, die sich ohne Zweifel verspätet hat. Wenn dieses Buch Ellen vor mir erreichen sollte, so möge es ihr meine Abschiedsgrüße bringen. Eine lange, ermüdende Fahrt hoch zum Borgo-Pass und weiter zum Schloss des Grafen Dracula erwartet mich. Da kommt der Wagen. Aufblenden. Blick über die Dächer einer kleinen, altertümlichen Stadt im Stil der 40er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Sonne liegt freundlich über den spitzen Giebeln und grünen Plätzen. Erste Einstellung. Blick über Lübeck. Zweite. Vom Hafen aus die Stadt, überblenden in Hafen von Wismar. Abblenden. Ellens Wohnzimmer. Die Morgensonne strahlt herein und wirft einen Schatten des Fensterkreuzes auf den Boden. Eben zieht Ellen den Faden mit dem Ball herein, dem die Katze im Sprunge folgt. Komm. Ja. Siehst du, jetzt hast du ihn. Komm. Komm schon her. Dann nimmt sie das kleine Tier auf den Arm. Spielend setzt sie sich auf die Fensterbrüstung, von Sonne beschienen. Verträumt blickt sie hinaus. Weiter Ellens Zimmer. Ellen noch im Spiel mit der Katze hört Hutter kommen und springt auf. Einstellung zum Herd. Ellen macht sich mit fast kindlicher Tüchtigkeit bei den Töpfen zu schaffen. Einstellung zur Tür. Hutter steht im Türrahmen, den Blumenstrauß hinter dem Rücken haltend und lacht. Ellen? Ellen! Einstellung gesamt. Beide aufeinander zu. Ellen wirft sich Hutter in die Arme. Er zieht den Strauß hervor. Für dich. Reicht ihn ihr strahlend. Für dich. Ihr Gesicht wird traurig. Sie nimmt die Blumen, betrachtet und streichelt die Stängel. Jonathan, warum hast du sie getötet? Seine Miene fragt nach der Ursache. Die schönen Blumen. Hutter einen Augenblick verdutzt. Er entschuldigt sich und küsst sie. Oh, meine Ellen. Sie verzeiht ihm. Jonathan. Sie stehen in Umarmung. Liebste. Liebster. Blende. Fünfter Mai. Ich muss geschlafen haben. Denn wenn ich wach gewesen wäre, müsste mir doch aufgefallen sein, dass wir uns einem so seltsamen Platze näherten. In der Dunkelheit schien der Schlosshof von beträchtlicher Größe. Dass mehrere Wege von ihm aus unter mächtige, runde Torwege führten, ließ ihn vielleicht noch größer erscheinen, als er in Wirklichkeit war. Ich habe ihn bis heute noch nie bei Tage gesehen. Der Wagen, der mich unterhalb von Draculas Schloss an einer Wegkreuzung abgeholt hatte, hielt. Der Kutscher stieg ab und reichte mir die Hand, um mir beim Aussteigen behilflich zu sein. Ich musste die Stärke bewundern, die in dieser Hand lag. Sie schien wie eine Stahlzange, die meine Hand leicht zerdrückt hätte, wenn der Besitzer gewollt hätte. Dann nahm er meine Koffer heraus und stellte sie neben mich auf den Boden und verschwand. Ich befand mich nun vor einem großen, alten Tore, das mit Eisen beschlagen und in einem stark ausladenden Torbogen von massivem Stein eingelassen war. Die Zeit, die ich zum Warten vor dem Schloss des Grafen verurteilt war, schien mir endlos. Niemand kam, um zu öffnen, und ich merkte, wie Furcht und Zweifel in mir aufstiegen. Wohin war ich geraten und unter was für Leute? Auf welches unheimliche Abenteuer hatte ich mich da eingelassen? Aufblenden. Straße mit Vorgärten. Die Straße entlang schreitet rüstig Professor Van Helsing. Er freut sich des Morgens und des Lichts. Auf einmal bleibt er stehen und wendet sich um. Ist das nicht Hutter? Er packt den Vorbeilaufenden am Ärmel. Halt! Hält ihn fest. Warum so hastig? Erfreut grüßt Hutter. Ah, Professor! Einen guten Morgen wünsche ich. Van Helsing lacht und blickt ihm tief in die Augen. Junger Freund, man kommt jederzeit früh genug ans Ziel. Hutter will natürlich nicht begreifen, er muss rasch ins Büro. Man erwartet mich im Büro. Guten Morgen. Er grüßt nochmals und nochmals, bis er sich lachend losgerissen hat und fortstürmt. Guten Morgen. Einen Augenblick steht noch Van Helsing, dann nimmt er rhythmisch seinen Spaziergang wieder auf. Aufblenden. Das verstaubte, enge Büro. Knock, der Häusermakler und Hutter kommen herein. Mit seltsam geheimnisvollen Gebärden deutet Knock auf den Brief. Graf Dracula, seine Gnaden, aus Transsylvanien, wünscht in unserer kleinen Stadt ein schönes Haus zu kaufen. Sie können einen schönen Batzen Geld verdienen. Es kostet zwar ein wenig Mühe, ein bisschen Schweiß und vielleicht ein wenig Blut. Groß? Knocks teuflisches Gesicht mit aufgerissenen Augen. Er kramt einen alten Atlas aus den tiefgründigen Schränken und schlägt ihn auf. Hier, sehen Sie, da ist es. Zeigt mit dem Finger auf dem Atlas die Reise von England nach Transsylvanien. Transsylvanien? Fragt Hutter. Knock hat sich wieder seinem Brief zugewandt und schlägt die Seite um. Der Graf schreibt, er wünscht ein recht schönes, ödes Haus. Hier bei uns, in Wisburg. Jonathan Hutters Tagebuch. Fortsetzung. Während ich weiter vor dem Schloss des Grafen wartete, stellte ich mir die Frage, ob das ein normaler Fall im Leben eines Anwaltsschreibers sei, der hinausgeschickt wird, um über den Ankauf eines Wiesburger Grundbesitzes durch einen Fremden zu unterhandeln. Übrigens, Anwaltsschreiber. Ellen hört das nicht gerne. Aber Anwalt. Denn eben als ich London verlassen wollte, hatte ich noch in Erfahrung gebracht, dass ich mein Examen bestanden hatte. Ich bin also nun wohlbestallter Anwalt. Ich begann, meine Augen zu reiben und mich selbst zu kneifen, um zu sehen, ob ich denn wirklich wach wäre. Dann vernahm ich das Rasseln von Ketten und das Dröhnen massiver Türriegel, die zurückgeschoben wurden. Ein Schlüssel drehte sich laut kreischend in dem scheinbar selten benutzten Schlüsselloch und das große Tor ging auf. Eine altertümliche silberne Lampe warf lange, zitternde Schatten in der Zugluft des offenen Tores. Willkommen hier in meinem Hause. Treten Sie frei und freiwillig herein. Graf Dracula. Er verbeugte sich höflich. Ich bin Dracula und begrüße Sie in meinem Hause. Kommen Sie herein. Sie bedürfen des Essens und der Ruhe. Die Nachtluft ist recht kühl. Das Licht, die Wärme und des Grafen herzlicher Willkommensgruß hatten alle meine Zweifel und Befürchtungen zerstreut. Ich händigte dem Grafen den versiegelten Brief ein, den Herr Knock mir für ihn übergeben hatte. Er öffnete ihn und las ihn mit ernster Miene durch. Nicht zuletzt eine Stelle aus dem Brief bereitete mir besondere Freude. Ich bedauere sehr, dass ein Anfall von Gicht, mit welcher ich ja schon immer zu schaffen hatte, mir unbedingt verbot, eine größere Reise zu machen und sie zu besuchen. Aber es macht mir Freude, Ihnen einen Stellvertreter senden zu können, der mein weitgehendstes Vertrauen besitzt. Er ist ein junger Mann, energisch, talentiert und durchaus zuverlässig. Er ist in meinen Diensten aufgewachsen und ist ermächtigt, Aufträge jeder Art von Ihnen entgegenzunehmen. Der Graf trat selbst an den Tisch heran und hob den Deckel von einer Terrine, in der ein prächtiges gebratenes Huhn lag. Ich bitte, setzen Sie sich und essen Sie. Sein Gesicht war ziemlich, eigentlich sogar sehr raubvogelartig. Ein schmaler, scharf gebogener Nasenrücken und auffällig geformte Nüstern. Sie werden mir nicht verübeln, wenn ich mich nicht beteilige, denn diniert habe ich schon. Sein Mund, soweit ich ihn unter dem starken Schnurrbart sehen konnte, sah hart und ziemlich grausam aus. Die Zähne waren scharf und weiß und ragten über die Lippen vor, deren auffallende Röte eine erstaunliche Lebenskraft für einen Mann in seinen Jahren bekundeten. Die Ohren waren farblos und oben ungewöhnlich spitz, das Kinn breit und fest, die Wangen schmal, aber noch straff. Der allgemeine Eindruck war der einer außerordentlichen Blässe. Seltsamerweise wuchsen ihm Haare auf der Handfläche. Die Nägel waren lang und dünn, zu nadelscharfen Spitzen geschnitten. Übrigens werden Sie müde sein. Ihr Bett ist bereit. Und morgen können Sie nach Belieben ausschlafen. Als der Graf sich über mich neigte und diese Hände mich berührten, konnte ich mich eines Grauens nicht erwehren. Möglicherweise war auch sein Atem unrein, denn es überkam mich ein Gefühl der Übelkeit, das ich mit aller Willenskraft nicht zu verbergen vermochte. Der Graf bemerkte dies offensichtlich und zog sich zurück. Mit einem grimmigen Lächeln, das seine Zähne noch mehr hervortreten ließ, nahm er seinen Platz am Kamin ein. Ich habe bis abends auswärts zu tun. Schlafen Sie also wohl und träumen Sie gut. Mit einer höflichen Verbeugung öffnete er mir die Türe und ich trat in mein Schlafgemach. Ein Meer gemischter Gefühle umbrandet mich. Ich zweifle, ich fürchte, ich denke an seltsame Dinge, die ich meiner eigenen Seele gar nicht einzugestehen wage. Gott schütze mich und sei es auch nur um derer willen, die mir teuer sind. Brief von Frau Ellen Hutter an Fräulein Annie Harding. Liebe Annie, vergib mir, dass ich so lange mit dem Briefschreiben im Rückstand bin. Ich habe in der letzten Zeit sehr viel gearbeitet, weil ich mich gerne Jonathan bei seinen Studien nützlich machen möchte. Das ist auch der Grund, warum ich so fleißig stenografieren lerne. Wenn er aus Transsilvanien zurückkehrt, werde ich Jonathan helfen. Wir schreiben uns oft unsere Briefe im Stenogramm und Jonathan führt ein stenografisches Tagebuch über seine Auslandsreise. Wenn ich dich besuche, werde ich gleichfalls ein solches führen. Hauptsächlich soll es ein Übungsheft für mich sein. Ich werde es so machen wie die Journalistinnen. Interviewen, Schilderungen geben und Gespräche festhalten. Nun ja, wir werden sehen. Gerade habe ich einige Zeilen von Jonathan aus Transsilvanien erhalten. Er fühlt sich wohl und gedenkt, in einer Woche die Heimreise anzutreten. Ich sehne mich danach, Neues von ihm zu hören. Es muss so schön sein, fremde Länder kennenzulernen. Ich freue mich wirklich darauf, wenn wir, ich meine Jonathan und ich, sie einmal bereisen werden. Es schlägt 10 Uhr. Gute Nacht. Stets deine Ellen. Jonathan Hutters Tagebuch. Fortsetzung. 7. Mai. Während ich in der Bibliothek herumstöberte, öffnete sich plötzlich die Türe und der Graf trat ein. Ah, es freut mich, dass Sie hereingefunden haben, denn ich bin sicher, dass Sie viel des Interessanten vorfinden werden. Diese Freunde hier sind mir wirklich gute Freunde geworden. Sie haben mir schon seit Jahren, als ich den Entschluss fasste, nach England zu gehen, viele, viele frohe Stunden bereitet. Durch sie habe ich ihr stolzes Heimatland kennengelernt. Und es kennen heißt es lieben. Bitte erzählen Sie mir von Wisborg und dem Haus, das Sie für mich ausgesucht haben. Ich entschuldigte mich einen Augenblick und begab mich in mein Zimmer, um die nötigen Papiere aus meinem Koffer zu holen. Dann las ich ihm die Notizen vor, die ich mir seinerzeit in dieser Angelegenheit gemacht hatte und die ich wörtlich hierher setzte. In Purfleet, in einer Nebengasse, fand ich ein Grundstück, wie ich es gerade brauchte. Eine verwaschene Tafel zeigte an, dass es zu verkaufen wäre. Es ist umgeben von einer hohen, aus roh behauenen Steinen gefügten Mauer und seit einer langen Reihe von Jahren nicht mehr instand gehalten worden. Die wenigen Fenster sind hoch über dem Boden angebracht und stark vergittert. Es sieht aus wie ein Teil einer Festung und steht dicht bei einer alten Kirche oder Kapelle. Es freut mich, eine alte Kapelle dabei zu haben. Wir transsilvanischen Edelleute wollen nicht, dass unsere Gebeine zwischen denen gewöhnlicher Sterblicher ruhen sollen. Auch hier im Schloss gibt es viele Schatten. Der Wind pfeift kalt durch zerbröckelnde Zinnen und Luken. Ich liebe das Dunkel und bin gern allein mit meinen Gedanken. Plötzlich ertönte draußen ein Hahnenschrei, der mit unheimlicher Klarheit durch die reine Morgenluft zu uns drang. Was? Schon wieder Morgen? Welche Nachlässigkeit von mir, Sie so lange aufzuhalten. Sie müssen Ihre Unterhaltung über mein neues englisches Vaterland weniger anregend gestalten, sodass ich nicht vergesse, wie die Zeit bei uns vergeht. Ich empfehle mich. Träumen Sie gut. Ich gehe die steinerne Stiege hinauf, wo ich Ausblick nach Süden habe. Ein Schimmer von Freiheit liegt über der weiten Ebene, die mir unerreichbar scheint. Als ich mich aus dem Fenster herauslehne, sehe ich im Stockwerk Tiefe, links, einen Kopf am Fenster auftauchen. Ich kann das Gesicht nicht sehen. Aber ich kenne diesen Nacken und diese Bewegungen von Rücken und Händen. Ich sehe, wie sich der ganze Mann langsam aus dem Fenster schiebt und Kopf voraus über den schauerlichen Abgrund an der Schlossmauer hinunterkriecht. Sein Mantel, ein paar große Flügel. Ich sehe die Finger und Zehen in die Mauerritzen greifen. Es ist keine Täuschung durchs Mondlicht. Kein Irrtum. Mit beträchtlicher Geschwindigkeit kriecht er wie eine Eidechse an der Mauer nach unten. Was für ein Mensch ist das? Oder vielmehr, was für eine Kreatur? Aufblenden. Das verstaubte, enge Büro. Knock, der Häusermakler, und Hutter am Schreibtisch. Knock humpelt zum Fenster. Kommen Sie herüber, Hutter. Sehen Sie. Da. Blickt die Straße hinunter. Das öde Haus. Die Fassade verfallen. Kein Zeichen von Leben. Schatten darüber. Jenes Haus. Gerade gegenüber dem euren. Beten Sie es dem Grafen an. Hutter scheint ein wenig befangen, doch fasst er sich schnell, wird von Knock zu eiliger Abreise ermahnt. Der händigt ihm Geld und Papiere aus und drängt ihn zur Tür. Abblenden. Hardings Park. Hutter, reisefertig, nimmt Abschied von Reda Harding und seiner Schwester Annie. Weinend steht Ellen an Annie gelehnt. Na? Die beiden Männer. Hutter, Hardings beide Hände ergreifend und ihm lange ins Auge blickend. Ich gebe Ellen in deinen Schutz. Harding, du versprichst mir doch, dass du sie beschützen wirst. Harding verspricht es dem Freund, sie könne hier wohnen, sie würde nie allein sein. Hutter reicht Annie die Hand und dann zu Ellen. Noch einen Abschiedskuss? Da entweicht ihr Schmerz. Wie in dumpfer Ahnung sagt sie, es gibt kein Entweichen. Alle sind von diesen Worten zuerst betroffen. Dann reißt sich Hutter los, noch ein Abschied, ein Winken und Hutter verschwindet durch den Park. Ellen blickt starr ins Weite. Fahr wohl. Hutter. Nächstes Bild. Titel: Karpaten. Spitzblende, wild zerklüftetes Gebirge. Gegenlicht abends. Hutter im Gasthaus. Er klopft auf den Tisch und ruft: Rasch essen! Ich muss zum Schloss des Grafen Dracula! Die Magd prallt mit Entsetzen zurück. Die Fahrgäste springen auf einen Ruck herum und starren ihn an. Der Wirt, ein alter Jude, horcht auf. Hutter blickt sich befangen um, dann greift er entschlossen zum Glas und leert es stürzend in einem Zug. Das kleine weiße Gastzimmer. Im Schein der Kerze schließt Hutter fröstelnd das Fenster. Sein Schlaf ist verscheucht. Unruhig geht er durchs Zimmer. Vor einem kleinen Bücherregal macht er Halt, zieht wahllos einen Band heraus. Dann kehrt er zum Licht zurück, setzt sich am Bettrand nieder und schlägt das Buch auf. Sein Blick wird gefesselt. Groß, das Titelblatt des Buches Vampir. Die Seite wird umgewendet. Der Nosferatu. Aus den Blutsünden der Menschen wird ein Wesen geboren, das die Schuld der Eltern an Kindern und Kindeskindern rächt. Alles, was sinnlos nach Blut lechzt, steht unter seinem Bann. Des Vampirs Nosferatu. Hutter klappt das Buch zu, achtlos. Es scheint ihm verworren. Er gähnt und löscht das Licht. Die Postkutsche. Nahe, der sinkenden Sonne entgegen, rollt die Postkutsche. Ein Fenster der Postkutsche. Hutter beugt sich heraus und stößt den Kutscher mit dem Schirm an. Fahr zu! Die Sonne sinkt. Am Scheidewege. Ein Muttergottesbild wirft einen langen Schatten über den Weg. Die Postkutsche hält. Hutter schwingt sich vom Bock. Nun steht er am Scheideweg. Die Fahrgäste drängen zur Weiterfahrt, machen heftige Abwehrbewegungen nach dem linken Weg. Aber Hutter hört nicht auf den warnenden Zuruf. Er schwenkt den Hut und schreitet aus. Aufblenden? Karpatenwald. Ein schwarzer Wagen, keine Räder, zwei Rappen. Greife? Die Beine sind nicht zu sehen, ein schwarzes Leichentuch bedeckt sie. Offene Mäuler sprühen Dampf. Weiß blecken die Zähne. Der Kutscher, schwarz vermummt, leichenblass. Er macht mit der Peitsche ausholend, fast befehlend, eine einladende Bewegung. Schritt für Schritt, wie an Fäden gezogen, nähert sich Hutter dem Unheimlichen. Er steigt ein, blitzschnell wirft sich die Kutsche herum. Sie saust davon, sie verschwindet. Das Schloss des Grafen Dracula. Nah, das Portal. Hier hält der Wagen. Hutter, seinen Ranzen in der Hand, steht vor dem Portal. Im finstern Gang, irgendwo weit hinten, steht regungslos ein Mann. Er hält ein Licht in der Hand, das ein kreideweißes Antlitz beleuchtet. Er wartet. Ich höre das Rasseln von Ketten. Dröhnen riesiger Türriegel, die zurückgeschoben werden. Der Schlüssel dreht sich laut kreischend im Schlüsselloch und das große Tor geht auf. Willkommen hier in meinem Hause. Treten Sie frei und freiwillig herein. Eine alte, silberne Lampe wirft lange, zitternde Schatten in der Zugluft. Was ist das? Die zwei Stufen springt Hutter hinauf und steht in der Tür. Er möchte noch zurück, aber er kann nicht mehr. Zögernd schreitet Hutter dem Unbekannten entgegen. Hinter ihm schließt sich das Tor. Abblenden. Ende des ersten Aktes. Mai. Noch einmal sah ich den Grafen gleich einer Eidechse das Schloss verlassen. Ich gedachte, diese Gelegenheit auszunützen, um mehr zu erforschen, als ich bis jetzt gewagt hatte. Einige kleine Zimmer zunächst der Halle waren offen. Nichts als altes, graues Mobiliar, verstaubt und mottenzerfressen. Dann, am Ende der Treppe, eine Tür, die zwar verschlossen schien, aber doch unter meinem Druck nachgab. Das war nun eine Möglichkeit, die sich so rasch nicht mehr bot. Ich nahm meine ganze Kraft zusammen und vermochte, die Tür so weit zu öffnen, dass ich eintreten konnte. Die Fenster waren ohne Vorhänge. Das gelbe Mondlicht flutete breit durch die geschliffenen Scheiben und man konnte sogar Farben erkennen. Hier sitze ich nun an einem kleinen, eichenen Tisch, an dem vor Alters vielleicht manch hübsches Fräulein mit vielen Gedanken und vielem Erröten sein fehlerhaftes Liebesbriefchen kritzelte, und schreibe in mein Tagebuch. Gott schütze meinen Verstand. Das ist alles, was ich noch sagen kann. Großer Gott, gnädiger Gott, lass mich Ruhe bewahren, sonst ist Wahnsinn mein Los. Das sanfte Mondlicht wirkte beruhigend und die weite Aussicht täuschte mir wohltuend die Freiheit vor. Ich zog mir ein großes Ruhebett aus dem Winkel und stellte es so, dass ich die herrliche Aussicht nach Süden und Osten genießen konnte. Dann richtete ich mich, ohne an weiteres zu denken, zum Schlafen ein. Jonathan. Jonathan. Das Zimmer ist dasselbe. Völlig unverändert. Genauso, wie ich es betreten hatte. aber ich bin nicht allein. Jonathan, komm zu mir. Komm. Mir gegenüber stehen im Mondlicht drei Frauen. Jonathan. Das Licht des Mondes leuchtet durch ihre Leiber und sie werfen keinerlei Schatten. Küss mich, Jonathan. Küss mich. Zwei sind dunkelhaarig. Große schwarze Augen. Die dritte, hübsch, mit dichten goldenen Locken und Augen gleich hellen Saphiren. Jonathan, küss mich. Ich empfinde ein wildes, brennendes Begehren, ihre wollüstigen Lippen zu küssen. Die beiden anderen flüstern dem schönen Mädchen etwas zu. Drängen sie dichter heran. Geh zu. Du bist die Erste. Und wir kommen nach dir an die Reihe. Du hast das Recht anzufangen. Die andere fügt hinzu. Er ist jung und stark. Das gibt Küsse für uns alle. Als sie ihren Nacken zu mir herunterbeugt, leckt sie ihre Lippen wie ein Tier. Ich höre saugende Laute. Erst die zarte, zitternde Berührung ihrer weichen Lippen auf der Haut meiner Kehle. Und dann die harten Spitzen zweier scharfer Zähne, die mich berühren und darauf innehalten. Ich warte, schließe die Augen in schlaffer Verzückung. Zurück. Wie kann es eine von euch wagen, ihn anzurühren? Zurück, sage ich euch. Dieser Mann gehört mir. Hütet euch, wenn ich euch noch einmal bei ihm antreffe, habt ihr meinen Zorn zu fürchten. Abblenden. Zweiter Akt. Verfallene Schlossterrasse. Noch kauend tritt Hutter aus dem Schloss in die Sonne hinaus. Er blickt sich unbefangen um. Papier und Bleistift hält er in der Hand. Dann sucht er einen Platz und beginnt schließlich, auf die steinerne Brüstung gelehnt, einen Brief zu schreiben. Liebste Einzige. Hutter richtet sich auf, blickt in die Wolken. Wie stört ihn die dumme Mücke vor seiner Nase im Nachdenken? Schnell fängt er sie weg. Nun weiß er auch, wie er schreiben soll. Die Mücken sind eine wahre Plage. Am Hals haben mich gleich zwei gebissen, ganz dicht nebeneinander, jede auf einer Seite. Aufblenden. Esssaal, Nacht. Dracula sitzend über Pläne gebeugt. Hinter ihm Hutter. Er sucht in den Papieren, die er aus seinem Ranzen zieht. Ein kleines Bild fällt auf den Tisch. Er will es schnell verstecken, doch Dracula greift danach und betrachtet es. Groß. Miniaturporträt Ellen. Dracula fragt, wen das Bild darstelle. Und Hutter muss antworten. Draculas Augen weiten sich. Seine Lippen werden noch schmaler. In Betrachtung versunken. Einen schönen Hals hat ihre Frau. Hutter greift nach dem Porträt. Dracula springt auf. Triumphierend und entschlossen spricht er: Ich kaufe das Haus. Geben Sie es! Rasch greift er nach dem Kaufvertrag und unterschreibt. Ja, das schöne Haus dem Ihren gegenüber. Er reicht ihn Hutter. Beklommen verbeugt sich Hutter. Dracula sieht ihm nach, mit satanischem Blick. Seine Hände krallen sich. Blick von der Tür in die Tiefe des Esssaals. Am Kamin Graf Dracula. Nein, nicht Dracula, ein riesiger Vampir. Ein regungsloser, finsterer Wächter der Nacht. Aufblenden. Kleines Burgzimmer. Hutter verkrampft im Bett. Langsam schleicht Nosferatu heran. Unwiderstehlich beugt er sich über den vor Angst Wehrlosen und verkrallt sich in dessen Kehle. Hutter! Abblenden. Jonathan! Hutter ist in Gefahr. Zu Hilfe! Ellens Schlafzimmer. Ellen schreit auf. Zu Hilfe! Ellen im Bett, rasend im Fiebertraum. Hutter! Annie kniet an ihrem Lager. Ein Arzt, Dr. Sievers, hält ihren Hals. Reda Harding. Ellen zittert wie ein verwundeter Vogel. Sie bäumt sich, rast hoch und drückt sich in eine Ecke des Bettes. Hutter! 24. Juni. Vor Tagesanbruch. Ich hatte den Grafen selbst aus dem Fenster kriechen sehen. Warum sollte ich es ihm nicht nachmachen und in sein Fenster steigen? Solange mein Mut noch groß war, ging ich direkt auf das Fenster der Südseite zu und stieg auf das schmale Steingesims, das rings um das Gebäude lief. Ich fühlte keinen Schwindel, keine Angst und machte mich auf den Weg. Schon wenig später hielt ich mich am Rahmen fest und stieg mit den Füßen voran durch die Öffnung. Das Zimmer war leer, aber eine schwere Tür führte weiter durch einen gepflasterten Gang zu einer steil in die Tiefe abfallenden Wendeltreppe. Ich stieg hinab und trat unten in eine verfallene Kapelle, aus der mir widerlicher Leichengeruch und der Dunst frisch ausgegrabener Erde entgegenschlug. Der Boden war umgegraben und die Erde in mächtige Holzkisten gefüllt. An mehreren Stellen führten Stufen in Grabgewölbe. Hier in einer der etwa 50 herumstehenden Kisten, auf einem Haufen frischer Erde, lag der Graf. Er war tot oder schlief. Ich konnte es nicht erkennen. Die Augen waren offen und starr. Ich beugte mich über ihn. Kein Puls. Kein Atemzug, kein Herzschlag. Auf den Lippen standen Tropfen frischen Blutes, das in den Mundwinkeln zusammenrann. Das also war das Wesen, dem ich helfen sollte, nach Wiesborg überzusiedeln, um seine Blutgier zu befriedigen. Eine schreckliche Lust kam über mich, die Welt von diesem Ungeheuer zu befreien. Da hörte ich im Schlosshof das Rollen schwerer Räder und das Knallen von Peitschen. Ich beeilte mich, wieder aus dem Gewölbe zu kommen. Nachdem ich mein Zimmer erreicht hatte, warf ich mich keuchend auf das Bett. Ich muss einen Ausweg aus diesem scheußlichen Gefängnis finden. Und dann fort. Fort von diesem verruchten Ort, aus diesem verwünschten Lande, wo noch jetzt der Teufel und seine Nachkommen in Menschengestalt wandeln. Lebt wohl, ihr alle. Und du, Ellen. Aufblenden. Schlosswand von außen. Aus einem Fenster stiert Hutter. Er will nicht glauben, was er da sieht. Schlosshof? Hier steht ein flacher, mit Pferden bespannter Wagen. Der Nosferatu hin und her. Vom Wagen zum Schloss und wieder zurück. So schleppt er Kisten. Schwarze, sargähnliche Kisten. Türmt sie hoch auf den Wagen. Kiste um Kiste. Zu mächtiger Pyramide. Und das alles mit unheimlicher Geschwindigkeit. Dann springt das Gespenst in die oberste Kiste, verschwindet darin. Im gleichen Augenblick sausen die Pferde mit dem Wagen wie im Fluge dahin. Das große Tor schließt sich knallend hinter ihnen. Ey! Ellen. Das kleine Burgzimmer. Hutter springt vom Fenster zurück. Der Nosferatu ist auf dem Weg, Ellen in Gefahr. Und er zerreißt Bettlaken. Knotet ein Seil daraus. Abgrund. Aus einem Fenster der Schlosswand hängt Hutter am Seil. Doch das Seil ist zu kurz. Tief gähnt der Abgrund unter ihm. Doch er wagt den Sprung. Auf Tod und Leben. Ende zweiter Akt. Dritter Akt. Im Spital zu Budapest. Lazarettsaal. Bettenweiß in langen Reihen. Vorn im Bett Hutter. Verbunden, die Augen geschlossen. Schwester erzählt dem Arzt aus dem Krankenbericht, er wurde gestern von Huzulen ins Spital gebracht. Sie sagten, er wäre abgestürzt. Er fiebert noch. Als der Arzt ihn untersuchen will, erwacht Hutter, reißt die Augen auf. Seine Lippen murmeln. Horchend beugt sich der Arzt zu ihm. Särge. Der Arzt und die Schwester sehen sich verständnislos an. Abblenden. 27. Juli. Keine Nachricht von Jonathan. Ich beginne mich, um ihn zu sorgen, obgleich ich ja keinen Grund dafür anzugeben wüsste. Aber ich wünschte sehnlichst, dass er schreiben möge. Und wäre es auch nur eine Zeile. 3. August. Wieder eine Woche vorbei und noch keine Nachricht von Jonathan. Ich hoffe, er ist nicht krank. Aber er würde doch sonst geschrieben haben. Ich schaue immer seinen letzten Brief an, aber das beruhigt mich nicht. Es ist nicht seine Art zu schreiben, und doch ist es seine Handschrift. Darüber ist gar kein Zweifel möglich. Aufblenden, Hafen von Varna. Am Kai hohe Stapel der schwarzen Sargkisten. Der Zollinspektor fragt den begleitenden Beamten nach den Kisten. Der übergibt dem Vorgesetzten die Frachtscheine. Der Frachtbrief: Stückgut von Varna nach Visborg. Enthaltend: Gartenerde zu Experimentierzwecken. Der Inspektor lächelt ungläubig und befiehlt: Untersuchen. Barfüßige Hafenarbeiter schleppen die scheinbar ungeheuer schweren Kisten fluchend herbei. Sie öffnen mit großer Anstrengung den Deckel. Erde ist darin. Der Inspektor befiehlt wiederum: Kippt sie um. Die Arbeiter tun es. Nichts als Erde. Schon nimmt die Handwinde eine der großen Kisten hoch und versenkt sie in den Bauch des ruhenden Segelschiffes. Vorn am Schiff erkennt man den Namen unter der barocken Galionsfigur: Demeter. Ellen Hutters Tagebuch. 6. August. Wieder 3 Tage vorüber und keine Nachricht. Dieses Warten wird nachgerade schrecklich. Es bleibt nichts weiter übrig, als Gott um Geduld zu bitten. Letzte Nacht sah der Himmel drohend aus und die Fischer prophezeiten Sturm. Heute ist der Himmel grau und die Sonne steht, während ich dies schreibe, in Wolken gehüllt, hoch über Kettelnäs. Die See brandet brüllend über die Untiefen und Sandbänke, graue Nebel streichen landeinwärts. Über der See liegt ein dumpfes Brüten, als hätte sie ein Unglück vorauszusagen. Ich war froh, als der Küstenwart herankam, mit seinem Fernrohr unterm Arm. Er blieb stehen, um mit mir zu sprechen, wie er es immer tat. Aber er sah dabei immer hinaus, auf ein fremdes Schiff. »Ich kann es nicht herausbringen«, sagte er. Dem Aussehen nach ist es ein Russe, aber es wird ja in der tollsten Weise herumgeworfen. Er weiß sich nicht im geringsten zu helfen, er scheint den Sturm kommen zu sehen und kann sich nicht entschließen, entweder nordwärts in See zu gehen oder den Hafen anzulaufen. Schauen Sie nur hin! An Deck der Demeter. Abend. Im letzten Schein der untergehenden Sonne schaffen Kapitän und Maat die Leiche des letzten Matrosen über die Reling. Einen Augenblick stehen die beiden letzten Überlebenden in stiller Betrachtung vor der Nähe des grausigen Todes. Plötzlich fährt es wie ein gewaltiger Entschluss durch den Körper des Maats. Einen Augenblick schließt er in aufsteigendem Entsetzen die Augen. Dann aber greift er ein Beil, schwingt es und ruft aus: Ich gehe hinunter, wenn ich in 10 Minuten nicht wieder oben bin. Mit dem Mut der Verzweiflung eilt er zur Kajütentreppe. Unter Deck. Dort stehen die schwarzen Kisten. Der Maat zertrümmert den Deckel der ersten. Da springt es hervor. Ratten. Die zweite Kiste. Ein zweiter Schlag zertrümmert sie. Und wieder hervor. Ratten. Nur Ratten. Erwartet durch lebendige Leiber. Dort die dritte Kiste. Groß. Der Maat. In höchster Verzweiflung, Schaum vor den Lippen, holt er zum dritten Schlag aus. Ah! Ja! Aus der aufspringenden Kiste fährt blitzschnell Nosferatu. Aufblenden. An Deck. Der Kapitän wachsam am Steuer. Da aus der Luke der Maat. Schaum vor Mund, Wahnsinn im Gesicht. Er taumelt, flieht, dreht sich im irren Fieber um sich selbst, stürzt kopfüber ins Meer. Der Kapitän sieht es mit Zaudern. Jetzt ist er verlassen. Aber sein Gesicht bleibt hart. Ein Seil nimmt er auf. Bindet sich ans Steuerrad, damit er es nicht verlasse. Und so erwartet er das Grausige. Ende, dritter Akt. Ausschnitt aus dem Telegraph vom 8. August. In Ellen Hutters Tagebuch geklebt. Von einem Korrespondenten. Eines der schwersten und plötzlichsten Unwetter, deren sich Wisborg erinnern kann, hat gestern Nacht hier gewütet. Der Wind brüllte wie Donner und blies mit solcher Gewalt, dass selbst starke Männer sich kaum auf den Füßen zu halten vermochten. In den Lücken der dahinstürmenden Nebel hatte ein Scheinwerfer auf der Ostspitze der Klippe einen Schoner mit vollen Segeln entdeckt. Offenbar dasselbe Schiff, das schon vorher am Abend gesichtet worden war. Es war die Zeit der höchsten Flut, aber die Wogen hatten derartige Größe, dass in den Wellentälern der Sand des Ufers sichtbar wurde. Der Schoner mit allen Segeln gesetzt, hatte so viel Fahrt vor dem Wind, dass er nach den Worten eines alten Seemannes irgendwo hinlaufen musste und sei es in den Schlund der Hölle. Dann kamen Nebel vom Meere herein, dumpfe Schwaden, die sich wie ein graues Leichentuch auf alles legten, und die Zuschauer am Ufer starrten atemlos hinaus. Plötzlich drehte der Wind nach Nordost und die Nebelfetzen verflüchtigten sich im Lichtkegel, und dann schoss in rasender Eile von Woge zu Woge der fremde Schoner mit vollen Segeln vor dem Wind in den sicheren Hafen. Der Scheinwerfer folgte mit seinem Licht und ein Schauer durchrieselte alle. Am Steuer war ein Leichnam angebunden, der mit gesenktem Haupte bei jeder Bewegung des Schiffes hin und her geschwenkt wurde. Keine andere Gestalt war an Deck sichtbar. Ärztliches Laboratorium. Eben wendet sich Dr. Sievers von seinem Versuchstisch um, denn der Wärter kommt bestürzt herbeigeeilt. Der gestern eingelieferte Kranke hat einen Tobsuchtsanfall. Sievers folgt dem vorauseilenden Wärter. Irrenzelle. Ein Mann. Sein Gesicht jetzt im Licht. Langsam, wie ein Panther vor dem Sprung, mit verhaltener Wildheit richtet er sich hoch. Die im Wahnsinn glühenden Augen starr auf Sievers gerichtet. Jetzt erst erkennen wir ihn. Es ist Knock, der Häusermakler. Plötzlich ist er mit einem Sprung am Fenster und beginnt mit zackigen Armbewegungen Fliegen zu fangen, die er zu ekligem Fraß in den Mund führt. Ein Grinsen überläuft das Gesicht des Irren wie ein Wetterleuchten. Seine verquollenen Lippen murmeln: Blut ist Leben. Blut ist Leben! Knock zuckt auf und stürzt sich mit ganzer Wucht auf den unvorbereiteten Dr. Sievers. Schnell kommt der Wärter zugesprungen und wirft dem Tollwütigen die Zwangsjacke übers Gesicht. Lasst mich! Ihr sollt mich loslassen! Er wird euch strafen, der Meister! Der Meister ist nah. 9. August. Heute wurde bekannt, dass der Schoner ein Russe aus Varna, die Demeter, ist. Er lief mit nur geringer Ladung, einer Anzahl großer Kisten mit Erde. Die Ladung war adressiert an einen Agenten in Visborg, Herrn S.F. Billington, der heute Morgen an Bord ging und offiziell von den für ihn bestimmten Gütern Besitz ergriff. Brief Samuel F. Billington und Sohn, Sachverwalter Visborg, an Herren Carter, Patterson und Co. Meine Herren, anliegend empfangen Sie einen Frachtbrief über einen Gütertransport von Varna nach Visborg mit dem Segelschoner Demeter. Die Güter sind unmittelbar nach Ausladung in Carfax nächst Purfleet abzuliefern. Das Haus ist gegenwärtig leer. Anliegend finden Sie die Schlüssel, alle mit Zetteln versehen. Sie werden höflichst ersucht, die im Frachtbrief bezeichneten Kisten 50 Stück in dem baufälligen Teil des Hauses, der auf beigegebener Skizze mit A bezeichnet ist, abladen zu lassen. Um allen Verzögerungen vorzubeugen, die durch Anfragen betreffs Bezahlung entstehen könnten, fügen wir einen Scheck über 10 Pfund bei und bitten uns, den Empfang zu bestätigen. Mit vorzüglicher Hochachtung. Straße vor Hutters Haus. Leer. Nur inmitten der Straße, von der Nacht umschleiert, steht Nosferatu, die Sargkiste tragend. Langsam wendet er den Kopf und blickt zu Hutters Haus. Dann blickt er auf das leere, öde Haus zur anderen Seite. Geht darauf zu. Hafenhaus. Ein großer Saal. Der tote Kapitän ist aufgebahrt. Dr. Sievers untersucht ihn. Auch er versteht diesen Fall nicht. Reeder Harding kommt, zeigt ihm das Logbuch der Demeter. Beide lesen. Zweiter Tag, 13. Juli. Ein Matrose an Fieber erkrankt. Kurs Süd-Südwest. Dritter Tag, 14. Juli. Maat redet irre. Ein unbekannter Passagier sei unter Deck. Kurs Südost, Windrichtung Nordost, Windstärke 3. 10. Tag, 22. Juli, Ratten im Schiffsboden, Pestgefahr. Reeder Harding hat laut gelesen. Sievers zeigt mit dem Finger auf das Buch. Pestgefahr. Das ist der Sinn des Ganzen. Pestgefahr, ruft er. Geht nach Hause, schließt Fenster und Türen. Die Neugierigen weichen erschreckt. Frauen pressen Zipfel von Kopftüchern in den Mund. Panikartig verlässt die Menge den Saal. Abblenden. Briefschwester Agathe, Josefs- und Marienhospital Budapest, an Frau Ellen Hutter. Werte junge Frau, ich schreibe Ihnen auf Wunsch Ihres Gemahls, Herrn Hutter, der selbst noch nicht kräftig genug dazu ist. Obgleich seine Heilung Fortschritte macht, wollen wir Gott und dem heiligen Josef und der heiligen Maria dafür danken. Er befindet sich seit etwa 6 Wochen in unserer Pflege. Er litt an einer heftigen Hirnhautentzündung. Er bittet mich, Ihnen seine Grüße zu senden und Ihnen mitzuteilen, dass er nicht genügend Geld bei sich habe und gerne seinen hiesigen Aufenthalt bezahlen möchte, um nicht anderen, die der Hilfe dringend bedürfen, einen solchen zu verkürzen. Ich bin mit Grüßen und warmen Segenswünschen Ihre Schwester Agathe. Ich bin mit Grüßen und warmen Segenswünschen Ihre Schwester Agathe. PS, mein Patient schläft. Deshalb öffne ich den Brief noch einmal, um einiges beizufügen. Er hat mir viel von Ihnen erzählt. Alles Gute für Sie beide. Er hat einen furchtbaren Schock gehabt, wie unser Doktor meint, und seine Fieberfantasien waren grässlich. Von Wölfen, Gift und Blut, von Gespenstern und Dämonen. Seien Sie überzeugt, dass er in guten Händen ist. Ich bitte Gott, St. Josef und die heilige Maria, dass Ihnen beiden noch recht viele, viele glückliche Jahre beschieden sein möchten. Im Spital zu Budapest. Hutter steht angezogen vor seinem Bett. Schwach noch und bleich, aber voll Willen. Die Schwester sieht es, wie er wankt. Bleiben Sie noch, Herr Hutter. Noch einige Tage. Sie müssen sich erst erholen. Aber er wehrt ab. Unruhig flackern sind seine Bewegungen. Eine fremde Gewalt ist in ihm. Ich muss eilen, Schwester. Und auf kürzestem Weg nach Haus. Aufblenden. Weichbild der Stadt. Bäume im Sturm. Ein Wagen rast heran. Er hält ruckartig. Nah? Aus dem Wagen springt Hutter. Ein Rad ist gebrochen. Hutter kann nicht warten. Er lässt den Wagen und läuft in Richtung Stadt. Ellens Zimmer. Ellen und Annie. Ellen reißt sich plötzlich los. Überglücklich visionär wirft sie die Arme hoch und ruft: Ich muss zu ihm, er kommt! Jonathan! Jonathan! Er ist hier! Annie, ich muss zu ihm! Park vor Harding Schloss. Parkbäume im Sturm. Eine weiße Gestalt verlässt die Villa. Jonathan! Es ist Ellen. Sie flieht durch den Park. Ich komme, Hutter! Vor Hutters Haus. Hutter kommt eilig die Straße herauf. Er blickt zum Fenster hinauf. Kein Licht. Da ein Ruf. Hutter! Er wendet sich um. Hutter! Sie fliegen sich in die Arme. Aufblenden? Ellens Zimmer. Hutter und Ellen. Am Ruhelager. Er richtet sich hoch, blickt sie tief an. Du bist heil. Du bist heil, Ellen. Ich danke Gott. Als mir Jonathan seine Tagebücher gezeigt hatte, befand ich mich in schrecklicher Angst um seinen Gesundheitszustand. Das Beste, was ich in dieser Lage zu tun vermochte, war, einen Brief zusammen mit den Tagebüchern an unseren alten Bekannten Professor van Helsing überbringen zu lassen. Ich weiß, dass van Helsing aus persönlicher Neigung gerne alles für uns tun wird. Er ist Philosoph und Metaphysiker, also ein sehr eigenwilliger Herr, dabei aber ohne jedes Vorurteil. Ich habe ihn gebeten, sofort zu uns zu kommen. Brief Professor van Helsings an Frau Ellen Hutter. Sehr verehrte Frau Ellen, ich habe das erstaunliche Tagebuch Ihres Gemahls gelesen. Sie können in Ruhe schlafen. Seltsam und schrecklich wie es ist, ist es doch wahr. Ich kann Ihnen aufgrund meiner Menschenkenntnis sagen, dass jemand, der wie er diese Mauer herunterstieg und jenes Zimmer betrat, zweimal betrat, nicht auf Dauer das Opfer einer Nervenkrankheit bleiben kann. Sein Kopf und sein Herz sind in Ordnung, das schwöre ich Ihnen, also seien Sie beruhigt. Ich werde Ihnen viel über verschiedene Briefe zu fragen haben. Ich schätze mich glücklich, dass ich Sie heute noch sehen soll, denn ich habe auf einen Schlag so viel Neues erfahren, dass ich verwirrter bin denn je und nachdenken muss. Ihr ergebenster Abraham van Helsing. 26. September. Ich hätte nie gedacht, dass ich wieder in dieses Tagebuch schreiben würde. Aber die Zeit ist gekommen. Als ich gestern Nacht heimkam, hatte Ellen das Essen fertig, und als wir gespeist hatten, erzählte sie mir von van Helsings Besuch und dass sie ihm beide Tagebücher übergeben hätte und welche Angst sie um mich ausgestanden habe. Sie zeigte mir auch den Brief des Professors, wo er sagt, dass alles, was ich niedergeschrieben habe, auf Wahrheit beruht. Es scheint, das hat einen neuen Menschen aus mir gemacht. Ich fühlte mich schwach, tappte im Dunkeln und hatte jedes Selbstvertrauen verloren. Nun aber, da ich alles weiß, fürchte ich nichts mehr. Nicht einmal den Grafen. Ich danke Gott, du bist heil. Alles ist nun gut, sagt Hutter. Sie versteht ihn nicht, aber die Freude des Wiedersehens übertönt alles. Plötzlich weist sie mit der Hand nach drüben zum Fenster. Da! Da! Ihr Körper ist wie ein Bogen gespannt. Jonathan! Vor Erregung bebend. So sehe ich es jeden Abend. Fast sofort überblenden in das Fenster. Ein Fenster in vier Rechtecken. Hinterlicht. Am Fenster klebt es fast vollständig ausfüllend etwas wie eine schwarze, vierbeinige Spinne. Man unterscheidet erst nach einem Augenblick die in den Fensterrahmen verkrallten Finger des Nosferatu. Inmitten des Rumpfes grinst lüstern gierig das wachsbleiche Gesicht mit den Rattenzähnen. Van Helsings Bericht. Der Fall des Maklers Knock wird immer interessanter. Je mehr ich den Mann verstehen lerne. Ich glaube, ich benenne ihn Zoophage, Fresser von lebenden Wesen. Was er zu beabsichtigen scheint, ist, sich so viele Lebewesen einzuverleiben, als er irgend kann. Und er hat es darauf angelegt, es in ausgiebigster Weise zu besorgen. Er gab einer Spinne möglichst viele Fliegen und möglichst viele Spinnen einem Vogel. Dann bat er um eine Katze, die die vielen Vögel fressen sollte. Was wäre dann wohl sein nächstes gewesen? Zelle im Irrenhaus. Der Meister. Knock, der Makler, löst sich von der Fensterwand. Irre nach außen horchend, als ob er ein Zeichen bekommen hätte. Der Meister. Kommt. Er ist nah. Knock zieht sich an den Gitterstäben hoch, als ob er hinausspähen wollte. Der hereinblasende Wind sträubt gespenstisch sein Haar. Ellen Hutters Tagebuch. 30. September. Als wir 2 Stunden nach Tisch uns in Dr. Sievers Studierzimmer trafen, bildeten wir instinktiv eine Art Kollegium. Professor van Helsing nahm das obere Ende des Tisches ein, wozu ihn Dr. Sievers bei seinem Eintritt genötigt hatte. Er ersuchte mich, zu seiner Rechten Platz zu nehmen und als Sekretärin zu fungieren. Jonathan saß neben mir. Der Professor begann. Es gibt Wesen, die man Vampire nennt. Einige unter uns haben handgreifliche Beweise dafür, dass sie existieren. Dieser Vampir, der unter uns weilt, vereinigt in sich die Kraft von 20 Männern. Er ist schlauer als die Sterblichen, denn seine Schlauheit wächst im Laufe der Zeit. Denn der Vampir lebt weiter und kann nicht sterben, bloß weil die Zeit vergeht. Er gedeiht immer weiter, solange er sich vom Blute lebender Wesen ernähren kann. Er ist nicht wie andere. Hat doch unser Freund Jonathan, der wochenlang mit ihm zusammenlebte, ihn niemals essen sehen. Er wirft keinen Schatten und gibt dem Spiegel kein Bild, wie Jonathan gleichfalls beobachtet hatte. Er kann sich als Wolf verwandeln, er kann als Fledermaus erscheinen. Frau Ellen Hutter hat ihn als solche am Fenster in Visborg beobachtet. Er kann im Nebel kommen, den er sich selbst schafft. Dafür haben wir das Zeugnis jenes pflichttreuen Kapitäns der Demeter. Er kann alles das und ist dennoch nicht frei. Seine Macht zerstiebt, wie die aller bösen Dinge, wenn der Tag kommt. Er kann alles tun, was er will. Wenn er sich in seiner Heimaterde, in seinem Sarg oder an einem verrufenen Platz befindet. Aber es gibt Dinge, die ihn so angreifen, dass er alle Kraft verliert. Wie wir wissen, hat der Knoblauch diese Eigenschaft, auch gegen geheiligte Dinge wie zum Beispiel das Kreuz, das auf unserem Tisch liegt, ist er machtlos. Eine geweihte Kugel, die man in seinen Sarg schießt, tötet ihn endgültig. Und welch friedenbringende Wirkung ein Pfahl hat, den man ihm durch das Herz treibt, wissen wir ohnehin. Ebenso, dass das Abschneiden des Kopfes ihn zur Ruhe bringt. Ellens Zimmerchen. In einem Stuhl Ellen. Stützt den Kopf in die Hände, ein Buch vor sich aufgeschlagen. Buchseite. Nur wenn ein unschuldig furchtlos Weib ihn den ersten Hahnenschrei vergessen macht, zerfällt er im Licht. Groß. Ellen hebt den Kopf, blickt visionär vor sich. Sie schließt wissend die Augen. Abblenden. Ich kann mich gar nicht erinnern, wie ich letzte Nacht einschlief. Ich weiß nur, dass ich plötzlich das Bellen von Hunden und eine Reihe merkwürdiger Laute hörte. Dann wurde es still. So schrecklich still, dass ich erschreckt aufstand und zum Fenster hinaussah. Tiefe Schatten, voll von Geheimnissen. Nichts rührte sich, alles war starr und unheimlich wie der Tod oder das Schicksal. Nur ein dünner Streifen weißen Nebels, der mit fast unmerklicher Bewegung über den Rasen gegen das Haus herankroch, schien Leben und Gefühl zu haben. Ich wollte schlafen und doch wieder auf Jonathans Rückkehr warten. Nach einer Weile fühlte ich plötzlich, dass die Luft schwer, feucht und kalt wurde. Ich schlug das Bettlaken von meinem Gesicht zurück und bemerkte zu meinem Erstaunen, dass es rings um mich ganz düster war. Die Gasflamme, die ich für Jonathan etwas heruntergeschraubt hatte brennen lassen, schimmerte nur mehr wie ein roter Funken durch den Nebel, der offenbar dicker geworden und ins Zimmer gedrungen war. Ich schloss die Augen hatte aber den Eindruck, als sähe ich durch die Lieder. Es ist merkwürdig, welche Streiche uns die Träume zuweilen spielen und wie willig wir diesen Einbildungen nachgeben. Der Nebel wurde immer dichter. Und nun konnte ich auch bemerken, wie er hereinkam. Er war wie Rauch oder energisch strömender Wasserdampf, der nicht nur durch das Fenster, sondern durch die Türritzen hereindrang. Er wurde immer dicker und verdichtete sich zu einer Art Wolkensäule, an deren Spitze ich das Gaslicht wie ein rotes Auge glimmen sah. Dann teilte sich das Feuer und durch den Nebel starrten mich zwei glühende Augen an. Plötzlich packte mich jäher Schrecken. Ich dachte daran, dass Jonathan jene entsetzlichen Weiber im Mondlicht aus dem wirbelnden Nebel hatte materialisieren sehen. Ich muss ohnmächtig geworden sein, denn schwarze Finsternis umfing mich. In einem letzten Aufzucken glaubte ich, ein fahles, weißes Gesicht zu erkennen, das sich aus dem Nebel heraus über mich beugte. Ich muss mich vor solchen Träumen in Acht nehmen, denn sie können einem wohl den Verstand rauben. Jonathan Hutters Tagebuch. Fortsetzung. 1. Oktober, 5 Uhr morgens. Ich ging leichten Herzens mit den übrigen auf die Suche nach unserem Feind, denn mir kommt es vor, als hätte ich Ellen nie wohler und frischer gesehen. Ich bin froh, dass sie eingewilligt hat, zurückzubleiben und uns Männer allein handeln zu lassen. Nachdem wir die Mauer überstiegen hatten, gingen wir geradewegs auf das Haus zu. Wir hielten uns sorgfältig im Schatten, den die Bäume im Mondlicht auf das Gras warfen. Als wir am Tor ankamen, versuchte es Dr. Sievers mit einigen Dietrichen, wobei ihm seine Handfertigkeit als Chirurg recht zustatten kam. Er drehte ein paar Mal hin und her. Dann gab das Schloss nach und sprang mit einem schrillen Klang zurück. Der Professor ging voraus und trat als erster in das offene Tor. »In manus tuas domine«, sagte er, indem er sich beim Überschreiten der Schwelle bekreuzigte. »Sie kennen diesen Ort, Jonathan. Sie haben sich Skizzen davon gemacht. Wie kommt man am raschesten zur Kapelle?« Ich wusste ungefähr die Richtung, und nach einer kleinen Weile standen wir vor einer niedrigen, gotischen Eichentür. »Da ist es«, sagte der Professor, und nach einer kurzen Suche fanden wir den zugehörigen Schlüssel im Bunde und öffneten die Tür. Außer mir war noch keiner der übrigen mit dem Grafen in einem geschlossenen Raum zusammengekommen. Wenn ich in seiner Gesellschaft, in seinen Zimmern war, befand er sich im ausgehungerten Stadium seiner Existenz. Mit frischem Blut vollgesaugt habe ich ihn nur in der verfallenen Kapelle gesehen, wo der Wind freien Zutritt hatte. Der Raum hier war klein und eng, und die Luft war stickend und modrig. Es war nicht der Leichendunst und der stechende, süßliche Geruch frischen Blutes, sondern als wäre die Fäulnis selbst wieder in Fäulnis übergegangen. Pfui Teufel. Es wird mir ganz übel, wenn ich daran denke. Jeder Atemzug, den dieses Scheusal tat, schien sich in dem Raume festgesetzt und die Luft in ekelerregender Weise verpestet zu haben. In erster Linie, meine Herren, handelt es sich darum, herauszufinden, wie viele Kisten noch hier sind. Wir müssen jeden Winkel, jede Ritze durchforschen. Von den 50 Kisten waren nur noch 29 übrig. Die anderen hatte Dracula bereits in andere Schlupfwinkel geschafft. Doch auch diese werden wir mit Van Helsings Hilfe finden und unbrauchbar machen. Es war spät, als wir das Haus durch die Haupttür wieder verließen. Wieder zu Hause fand ich Ellen schlafend. Sie atmete so leise, dass ich mein Ohr auf ihre Brust legen musste, um überhaupt etwas zu hören. Sie sieht blasser aus als sonst. Aufblenden. Ellens Zimmer. Ellen bricht fast am Fenster zusammen. Vor Erregung zitternd kämpft sie mit sich den letzten Kampf. Ellen. Hörst du mich, Ellen? Zweimal hebt sie ihre Hand zum Öffnen und sinkt ermattet. Dann mit raschem Entschluss reißt sie das Fenster weit auf. Wenn ein unschuldig furchtlos Weib ihn den ersten Hahnenschrei vergessen macht, zerfällt er im Licht. Ödes Haus. Na, Fenster. Nosferatu löst sich vom Fenster, wendet sich um, entfernt sich. Aufblenden? Na? Von letztem Todesgrauen gepackt, schlägt Ellen die Hände vors Gesicht. Gesamt? Ellen am Fenster. Sie will um Hilfe rufen. Sie läuft schwankend vor. Hutter springt auf. Er umfasst die Hinsinkende und trägt sie zu einem Sofa hinüber. Matt, die Hände wie zum Gebet erhoben, bittet sie, hole Van Helsing. Sie macht eine bittende Geste, um ihn zu entfernen. Hutter drückt ihre Hände, sie küsst sacht seinen Kopf. Dann stürmt er hinaus. Ellen. Hörst du mich, Ellen? Du sollst mein Eigen sein, Fleisch von meinem Fleisch, Blut von meinem Blut. Und du wirst meinem Rufe folgen. Komm, Ellen, komm zu mir, über Länder und Meere hinweg. Meine Rache hat erst begonnen. Siehst du, sie stehen in einer Reihe und warten, wie die Schafe beim Metzger. Komm, Ellen. Van Helsings Bericht. Ich, Abraham Van Helsing, hatte mein furchtbares Werk in dieser Nacht beinahe vollendet. Ich hatte die restlichen Kisten, unheimliche Ruhestätten des Königs der Vampire, gefunden und in jede dieser Kisten geweihte Hostien gelegt. So verbannte ich ihn, den Nichttoten, für immer daraus. Van Helsings Laboratorium. Zugleich Wohnraum. Eine Lampe brennt. Im Lehnstuhl eingenickt im Schlafrock und Zipfelmütze Van Helsing. Allerlei Käfige mit Vögeln und allerhand Getier. Hutter stürmt herein. Er weckt Van Helsing. Fleht ihn an, mitzukommen. Van Helsing macht Anstalten, sich anzukleiden. Ellens Zimmer. Nacht. Im Bett Ellen. An ihrem Halse der Würger. Seine Finger verkrallt in ihre Arme. Ihre in Todesangst erweiterten Augen sehen starr vor sich. Dann ist es, als ob sie etwas hören würde. Auf ein Stillleben von Feldwerkzeug springt hinauf ein Hahn, er schlägt die Flügel, bläht den Hals und verkündet den Morgen. Liebster. Irrenzelle. Knock, ängstlich am Fenster, von zwei Wärtern gehalten. Der Meister. Der Meister. Der Meister ist in Gefahr. Er will sich losreißen, wird brutal auf Befehl von Sievers überwältigt. In Gefahr! Ellens Zimmer. Nosferatu hebt den Kopf. Er taumelt vom Genuss. Ellens Augen in fürchterlicher Angst. So darf er nicht fort, der Nosferatu. Sie schlingt die Arme um ihn. Und er kann nicht widerstehen. Sein Kopf senkt sich wieder über sie. Ellen. Liebster. Ellen! Mit aller Kraft stemmten wir uns gegen die Tür. Mit einem lauten Krach barst das Schloss, die Tür sprang auf und wir fielen der Länge nach auf den Boden. Bei dem Anblick, der sich uns bot, fühlte ich, wie sich meine Haare sträubten und mein Herz stillzustehen schien. Das Mondlicht war so hell, dass es sogar durch den dicken gelben Vorhang das Zimmer noch so weit erleuchtete, dass man gut sehen konnte. Auf der Kante des Bettes kniete Ellen Hutters weiße Gestalt. Neben ihr stand ein großer, hagerer Mann, vollkommen in Schwarz gekleidet. Sein Gesicht war abgewandt. Aber als er sich umdrehte, erkannten wir den Grafen. Seine rechte Hand umklammerte Frau Ellens Nacken und drückte sie mit dem Gesicht an seine Brust. Ihr weißes Nachthemd war mit Blut bespritzt, und Blut rann wie ein feiner Faden über Draculas Brust. Ellen. Liebster. Ellen? Schlussszene. Nosferatu kniet, eine Hand am Boden gestützt. Er hebt die andere gegen die Sonne, um sich vor dem Licht zu schützen. Aber er kann der Sonne nicht standhalten. Sein Körper löst sich im Licht auf. Ellen? Sie wirft die Hände empor. Sie ruft: Hutta! Hutta vor Ellens Bett auf den Knien. Er fasst ihre Hand. Ihre Hand löst sich, fällt dann herunter. Ellens Kopf sinkt um. Am Fenster von Helsing, Hände im Rücken, blickt hinaus. Sie hörten Nosferatu, der doppelte Vampir, Hörspiel von Klaus Buhlert nach Friedrich Wilhelm Murnaus Nosferatu. Drehbuch Henrik Galeen und Bram Stokers Dracula. Es sprachen Graf Dracula Christian Brückner, Erzähler Manfred Zapatka, Ellen Karina Plachetka, Jonathan Hutter Alexander Kuhn, Van Helsing Felix von Manteuffel, Wirtin Schwester Christine Gloger, Knock Michael Klobe. Ton und Technik Andreas Meinitzberger, Bearbeitung, Komposition und Regie Klaus Buhlert, Produktion Deutschlandfunk 2004. Redaktion Elisabeth Panknin.